Dialog 3. Brauchen wir noch Getränke? Ich glaube nicht. Apfelsaft und Mineralwasser haben wir noch. Aber wir haben kein Obst. Okay, also Apfelsinen, vielleicht Äpfel und Bananen. Und Fleisch? Möchtest du Schnitzel? Nein, nicht schon wieder Fleisch.